Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Einige der Pflanzen, welche der Gegenstand des Garten- und Ackerbaus sind, haben seit den fernsten Jahrhunderten das wandernde Menschengeschlecht von dem einen Erdstück zu dem anderen begleitet. Das erkannte bereits der Naturforscher Alexander von Humboldt, der vor 200 Jahren die Welt bereiste. Auberginen, Bohnen, Erbsen, Kohl, Kartoffeln, Gurken und Tomaten. Für uns ist ein abwechslungsreiches Angebot an essbaren Pflanzen selbstverständlich. Doch viele Obst- und Gemüsesorten, die wir für urdeutsch halten, stammen aus fremden Ländern. Wann und wie sind sie hierher gekommen? Wie hat sich diese Sortenvielfalt entwickelt, die auf Äckern, in Gärten und Gewächshäusern gedeiht? Und worin liegt ihr Wert? Da ja alle Pflanzen in Mitteleuropa fremd sind, haben sie überhaupt unsere Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, erst ermöglicht. Denn Sie müssen sich vorstellen, vor Beginn der Landwirtschaft lebten ja in Mitteleuropa nur ein Bruchteil der Menschen, die heute hier leben, wenige, 100.000 vielleicht, die also riesige Räume brauchten natürlich, um ihr Wild zu jagen und ihre Beeren und Pilze und andere Pflanzen zu sammeln. Und erst durch die Landwirtschaft war ja überhaupt diese enge Besiedlung von Landschaften möglich, auch die Bildung von Dörfern, Städten, Transportwesen, bis hin zum Bankwesen und Wechselwirtschaft ist alles nur durch Landwirtschaft möglich und nötig geworden, beides. Für Professor Thomas Midana von der Landessaatzuchtanstalt an der Universität Stuttgart-Hohenheim sind unsere Kulturpflanzen bis heute ein Motor für Entwicklungen. Wie sehr die weltweite Verbreitung der Nahrungspflanzen das gesellschaftliche und soziale Leben der Menschen im Laufe der Zeit veränderte, hat er in einem Buch beschrieben. Ja, mir ging es eigentlich darum, die Geschichte dieser Kulturpflanzen, die für uns ja selbstverständlich sind, die wir mit Brot und mit Gemüse im Supermarkt kaufen, einfach zu erläutern und klarzumachen, dass es eigentlich nichts Selbstverständliches ist und dass eben sehr, sehr viel Arbeit vieler Jahrhunderte hinter diesen Pflanzen stecken, bis sie so weit waren, wie wir sie heute kennen. Harte, säuerliche Holzäpfel wurden zwar schon von den Bauern der Jungsteinzeit geerntet, waren aber nur gedörrt oder gekocht genießbar und sind auch nicht die direkten Vorfahren unserer zahllosen heutigen Apfelsorten. Die Heimat der Kartoffel ist Peru. Und die Tomate, mit einem Pro-Kopf-Verzehr von 25 Kilogramm im Jahr das Lieblingsgemüse der Deutschen, stammt ursprünglich aus Mexiko. Ja, wie kommen Pflanzen überhaupt hierhin? Das ist natürlich eine interessante Frage. Der Mensch spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Mensch kann einerseits Pflanzen transportieren, dann kann der Wind Dinge transportieren, Tiere anhaftend ans Fell und Ähnliches können Dinge transportieren. Aber dass Pflanzen sich hier ansiedeln, dafür benötigen sie ein bestimmtes Umfeld. Und auch da hat der Mensch im Laufe der Jahrtausende ganz stark eingegriffen. Professorin Angela Kreuz erforscht als Archäobotanikerin im Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden die landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungsgewohnheiten der Ur- und Frühgeschichte. Sie untersucht organisches Material bei archäologischen Ausgrabungen und rekonstruiert so mit ihrem Team, was bei den Menschen in den vergangenen Jahrtausenden auf den Tisch kam. Den Geschmack der Steinzeitbauern, also sozusagen von Wilma Feuerstein, den kennen wir natürlich nicht und können aber annehmen, dass das etwas ganz anderes war als unser Geschmack heute. Die Menschen kannten ja keinen Zucker, es gab keinen Pfeffer, es gibt keinen Knoblauch. Also ganz viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, fehlten. Fast alle Gartenpflanzen, die wir kennen, auch die Obstgehölze, vieles davon kommt entweder aus Vorderasien oder aus dem Mittelmeerraum, aus China kommt die Hirse. Aus aller Welt kommen Dinge zu uns und nur weniges ist hier natürlich vorkommend, sodass man das auch hier vor Ort hätte züchten können. Seit Urzeiten bereichern Pflanzen aus fernen Weltregionen unseren Speiseplan. Und der wäre ohne die eingebürgerten Exoten ziemlich karg. Spinat zum Beispiel wurde vor Jahrtausenden wahrscheinlich in Persien zum ersten Mal kultiviert. Die Herkunft der Gurke wird in Indien vermutet, wo sie seit mehr als 4000 Jahren an den Südhängen des Himalaya angebaut wird. Und obwohl Deutsche für ihre Krautgerichte bekannt sind, stammt der Kohl ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Was aber kam in Europa eigentlich auf den Tisch, bevor es all die fremden Köstlichkeiten gab? Wir werden uns jetzt auf eine kulinarische Zeitreise begeben, die vor etwas mehr als 1,6 Millionen Jahren beginnt. In der Zeit, als die ersten menschenartigen Wesen auf der Bildfläche erschienen sind und über die Ernährungsweise dieser Menschenformen, dieser menschenartigen Wesen, kann man noch nicht allzu viel sagen, weil einfach die Quellen noch sehr dürftig sind. Aber was wir sagen können, ist eigentlich, dass diese frühesten Menschen ja als Allesfresser begonnen haben. Das heißt, auf dem Speiseplan standen alle Pflanzen, die die Natur zu geben hatte, die essbar waren, aber eben auch Insekten. Wir haben Hinweise darauf, dass diese frühen Menschen auch Aas gegessen haben, wenn gefahrloser Zugang bestand, wenn die Raubtiere was übrig gelassen haben. Aber pflanzliche Nahrung wird den größten Teil der Ernährung dieser Menschen ausgemacht haben. Frank Moseler bietet Führungen zum Thema Ernährung an. Und zwar in Moripo, einem archäologischen Forschungszentrum für menschliche Verhaltensevolution im rheinland-pfälzischen Neuwied. Was genau unsere Vorfahren gegessen haben, zeigen zum Beispiel Laboranalysen fossiler Knochenfunde. Ihr Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt gibt den Forschern Aufschluss darüber, ob eher Fisch, Fleisch oder Pflanzenkost auf dem Speiseplan stand. Noch genauer kann man das an den Abnutzungsspuren von Zähnen erkennen und wenn man versteinerte Zahnsteinreste in ihre Einzelbestandteile zerlegt. Man kann da zum Beispiel Stärkekörner nachweisen oder kleine sogenannte Pflanzensteinchen oder Phytoliten. Und die haben die besondere Eigenschaft, dass sie sich von Pflanzenart zu Pflanzenart ganz charakteristisch unterscheiden, sodass man die Art der Pflanzen ganz gut bestimmen kann, sodass man weiß, dass hier eben auch Gräser, Grassamen, Wurzeln, Blätter, Knollen, hin und wieder auch vermutlich Baumrinde gegessen wurde. Also eine breite Nahrungspalette, aber eben das, was die Natur ihnen zur Verfügung gestellt hat. Zur Nahrung steinzeitlicher Jäger und Sammler gehörten Wildkräuter wie Brennnesseln, Kamille oder Wegerichgewächse. Dazu ein paar Obst- und Gemüsesorten, die auch heute noch in Wäldern, auf Wiesen und am Wegesrand zu finden sind, wie Pilze, Beeren und Haselnüsse. Da gibt es Fundstellen in Nordeuropa, eine der bekanntesten in Norddeutschland sogar, der Fundplatz Duvensee, der datiert so zwischen 10.000 grob und etwa 6.500 Jahren vor heute. Und an diesem Fundplatz haben sich richtige Haselnussindustrien entwickelt. Also da fand man Tausende von Haselnussschalen und die Menschen haben dort so richtige Röstanlagen aufgebaut. Also es waren Lehmteller, die mit Sand abgedeckt wurden. So haben die Menschen hier ihre Haselnüsse geröstet, haltbar gemacht und haben sich damit kleine Vorräte zusammensuchen können. Und die Vorratshaltung ist eigentlich das Geheimnis, wenn man eine pflanzenbasierte Ernährungsweise auf den Weg bringen möchte. Und genau damit haben diese Menschen in dieser Zeit angefangen. Allerdings stammen auch Haselnusssträucher, die zur Familie der Birkengewächse gehören, ursprünglich nicht von hier. Erst mit dem Abklingen der Eiszeit und der damit einhergehenden Klimaerwärmung rückte die Haselnuss von der türkischen Schwarzmeerküste in den Norden vor und breitete sich überall in Europa rasant aus. Zu den einheimischen Nahrungspflanzen zählen hingegen Möhren und Pastinaken. Also es gibt in Helgoland noch eine kleine Region mit Wildrübe, Betta maritima. Ist eine der Urpflanzen unserer Futter- und Zuckerrübe. Das könnte man noch ins Feld führen. Auch Raps stammt aus Europa, aber es ist eine sehr viel spätere Entwicklung. Der entstand wahrscheinlich im 14., 15. Jahrhundert in Holland. Wie Haselnuss, Möhre, Erdbeere und Zuckerrübe stammen alle Obst- und Gemüsesorten von wilden Vorfahren ab. Zweifelsfrei festzustellen, wo die ursprüngliche Heimat einer Pflanze liegt, ist laut Professor Medana nicht immer leicht. Die Theorie von verschiedenen geografischen Entstehungszentren, heute Genzentren genannt, entwickelte Nikolai Iwanowitsch Wawilow. Auf der Suche nach der Herkunft der Kulturpflanzen bereiste der russische Botaniker in den 20er und 30er Jahren mehr als 40 Länder. Er war Begründer der heute noch existierenden Genbank in St. Petersburg. Das ist eine der größten Genbanken der Welt, die auf seinen Sammlungen beruht und wo eben Nachfolger immer weiter Proben von Kulturpflanzen gesammelt haben. Und ihm fiel auf, dass eben nicht jede Pflanze in jedem Ort der Welt vorkommt sozusagen. Und er stellte eben fest, dass bestimmte Kulturpflanzen aus bestimmten Regionen kommen. Und sein wichtigster Gedanke war, die Genzentren müssen dort sein, wo die größte Vielfalt an diesen Pflanzen vorherrscht. Eines dieser Genzentren liegt im Gebiet des sogenannten fruchtbaren Halbmonds, der die heutigen Staaten Iran, Irak, Syrien und Israel umfasst. Von dort stammen auch die ersten Nahrungspflanzen, die mit wandernden Völkern nach Europa kamen. Emmer und Einkorn als Vorläufer des Weizen, Erbsen, Linsen und Lein. Etwa im 7. Jahrtausend vor Christus wandert dieses Spektrum an Kulturpflanzen und auch Haustieren aus dem Nahen Osten über Anatolien, über den Balkan weiter nach Nordwesten und kommt dann in der Mitte des 6. Jahrtausends in Nordwestungarn an. Und dort im Raum um den Balatonsee, den Plattensee, entsteht die sogenannte bandkeramische Kultur. Die wird so bezeichnet nach den bandförmigen Verzierungen auf ihrer Keramik. Und das sind sozusagen die ersten Bauern, die dann auch hier weiter sich über Österreich nach Deutschland verbreitet haben. Das sind die ersten Bauern Mitteleuropas, diese bandkeramische Kultur. Was diese ersten Bauern aus dem fruchtbaren Halbmond zu uns brachten, hatte alles, was der Mensch für eine ausgewogene Ernährung braucht. Erbsen und Linsen als Eiweißlieferanten, stärkehaltiges Getreide und Lein, der als Öl- und Faserpflanze genutzt wurde. In Nachbildungen von Keramiktöpfen aus der damaligen Zeit hat Angela Kreuz daraus auf dem offenen Feuer ein Menü zubereitet. Für das wissenschaftliche Experiment kochte sie unter anderem eine Linsensuppe mit Speck und Steinpilzen, einen Emmer-Eintopf mit Rindfleisch und als Nachtisch gab es Einkornmilchbrei mit Früchten. Himbeeren, Brombeeren, Apfelstücke, also solche Dinge, die man auch für die Steinzeit voraussetzen kann. Dann natürlich mit Rohmilch wurde dieser Schrotbrei gekocht und alleine die Getreide schmecken ja verschieden. Das schmeckt natürlich nicht wie heute ein fertiger Milchbrei aus dem Tiefkühlregal. Das schmeckt ganz anders, aber es schmeckte doch allen sehr lecker. Und vor allen Dingen machen diese Dinge auch sehr satt, weil das ja Vollkornprodukte sind. Über die Frage, warum die Menschen eines Tages begonnen haben, Wildpflanzen zu domestizieren, also die Samen zu sammeln und gezielt auszusäen, kann die Archäobotanikerin nur spekulieren. Tatsache ist, dass sie in Kleinasien schon vor 13.000 Jahren Getreide mit Feuersteinen und Sicheln ernteten. Was bei Wildpflanzen ausgesprochen mühsam ist, da sie sehr kleine Körner haben, die auch noch zu unterschiedlichen Zeiten reifen. Und irgendwann haben die Menschen eben angefangen, die früher gesammelten Früchte auch anzubauen. Und in diesem Übergangsbereich ist das sehr schwierig festzustellen, ist es noch eine Wildpflanze oder schon eine Kulturpflanze. Später ist es dann so, dass die Kulturpflanzen durch den Anbau spezielle Eigenschaften entwickeln, zum Beispiel größere Samen oder bestimmte Mechanismen, dass die Körner nicht mehr von alleine abfallen. Das möchte der Landwirt, der Bauer ja nicht. Und diese Dinge kann man dann archäologisch auch fassen, ob eine Pflanze kultiviert war oder nicht. Im archäobotanischen Labor in Wiesbaden türmen sich pflanzliche Hinterlassenschaften längst vergangener Zeiten in hohen Regalen. Verkohlte Obstkerne, Getreidekörner, Samen und Pollen sind nach Größe und Form zu Häufchen sortiert. An einem großen Edelstahlwaschbecken sichtet ein Mitarbeiter von Professorin Kreuz neues Fundmaterial. Also der Herr Thielen steht hier und schlemmt jetzt eine Erdprobe, so nennen wir das. Das kommt in Form von Eimern voll Erde, in Anführungszeichen, von den archäologischen Ausgrabungen bei uns an. Das sind also die Abfälle und die Dinge, die die Menschen in irgendwelche Bodeneintiefungen entsorgt haben und ähnliches mehr, was bei archäologischen Ausgrabungen dann erschlossen wird. Mehr als 60 Kubikmeter Erde haben die Wiesbadener Archäobotaniker im Laufe der letzten 25 Jahre wie Goldwäscher unter fließendem Wasser durchsiebt und stießen dabei auf 1,5 Millionen Pflanzenreste von fast 600 Pflanzenarten. Die fossilen Küchenabfälle finden sich zum Beispiel in Brunnen, die, wenn sie nicht mehr genutzt wurden, als Müllgruben dienten. Andere sind vor Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden zufällig ins Herdfeuer gefallen, dort verkohlt und auf diese Weise bis heute konserviert worden. Beim Verkohlen bleibt die Struktur der Pflanzen erhalten, sodass sie unter dem Mikroskop bestimmt werden können. Besonders viel archäologisches Quellenmaterial gibt es aus der Römerzeit. Als Cäsar und seine Truppen ab Mitte des letzten Jahrhunderts vor Christus Gallien und Teile Germaniens eroberten, brachten sie aus ihrer südeuropäischen Heimat einen ganzen Schwung neuer Kulturpflanzen mit. ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also sämtliche Obstgehölze, also Pflaume, Pfirsich, die Feige, den Weinbau haben die Römer bei uns etabliert. Dann Apfel, Birne gibt es zwar als Wildform, aber die richtigen Kulturformen, die haben auch die Römer erst eingeführt. Dann alles, was wir so kennen von Mangold über Gurken, über Melone, alles, was wir so im Gartenbau kennen, dann die Kräuter wie Dill oder Petersilie und so weiter, all das haben die Römer erstmalig hier eingebracht. Ihren Soldaten und Verwaltungsbeamten sollte es in den germanischen Provinzen an nichts mangeln. Über die Ess- und Trinkgewohnheiten der Einheimischen in den besetzten Gebieten schreibt der römische Historiker Tacitus voller Befremden: Als Getränk dient ihnen ein Saft aus Getreide, der zu einem weinähnlichen Gebräu vergoren ist. Die Speisen sind einfach: wildwachsendes Obst, frisches Wild oder geronnene Milch. Ohne besondere Zubereitung, ohne Gaumenkitzel vertreiben sie den Hunger. Die kulinarische Romanisierung fand ihren Niederschlag in Gartenbau und Landwirtschaft. Doch längst nicht alles, was die Römer in die nördlichen Provinzen einführten, stammte tatsächlich aus Italien. Vieles wuchs ursprünglich in ganz anderen Regionen des riesigen Reiches. Aus dem Maghreb nahmen die Römer zum Beispiel den Flaschenkürbis mit. Und als Urheimat von allen Kern- und Steinobstgewächsen gilt das Altaigebirge im Grenzgebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei und China. Die Zweige der exotischen Apfel-, Birnen- und Kirschbäume wurden hierzulande vermutlich auf heimische Holzapfel-, Holzbirnen- und Vogelkirschsämlinge aufgepfropft. So Angela Kreuz. Das finde ich eigentlich das Bewundernswerte bei den Römern. Die haben überall innerhalb ihres sehr großen Reiches immer geschaut, was ist praktisch, was ist gut. Und das haben sie integriert. Die waren wirklich ganz offen für alle kulturellen Neuerungen. Das sehen wir zum Beispiel auch an den Getreiden. Die haben von den Kelten den Dinkel übernommen. Dinkel kennen wir hier unreif als Grünkern. Ein Getreide, was die Römer im italischen Raum gar nicht hatten. Aber die haben einfach hier nördlich der Alpen festgestellt, oh, das ist ein super Getreide, das ist anspruchslos, das ist nicht anfällig gegen Schädlinge und da kann man auch Brot rausbacken, das hat einen guten Ertrag, also wird es übernommen. Seit der Mensch vor vielen tausend Jahren begann, Früchte, Knollen und Samen nicht nur zu sammeln, sondern gezielt auszuwählen, zu kreuzen, zu vermehren und auszusäen, wurden immer mehr Sorten entwickelt und an die geografischen und klimatischen Bedürfnisse der jeweiligen Region angepasst. Nach den Römern brachten Soldaten, Seefahrer und Händler von den Kreuzzügen in den Orient und den Entdeckungsreisen in die neue Welt fremde Pflanzen in die alte Heimat mit. Gleichzeitig exportierten sie aber auch heimische Gewächse in die Fremde, erklärt Thomas Midana. Man nennt es in der englischen Literatur ja auch kolumbischer Austausch, der eben angeregt wurde durch die Expedition Kolumbus und seiner Nachfahren, der aber letztendlich in beide Richtungen auch ging. Denn wenn Sie überlegen, die Siedler, die nach Nordamerika auswanderten, brachten natürlich europäische Kulturen nach Nordamerika. Also Weizen und Gerste zum Beispiel, auch Roggen, Hafer. Auch Australien kennt ja keine Getreidearten. Die kamen alle durch europäische Siedler, wurden die eingebracht, sodass das keine Einbahnstraße war, sondern in beide Richtungen ging. Sowohl für Menschen als auch für Pflanzen. Aus Mittel- und Südamerika nahmen die spanischen Konquistadoren die dort heimischen Kartoffeln, Tomaten und Paprika mit nach Europa. Nicht zu vergessen den Mais, der den Indianern mehr wert war als Gold und als heilig galt. In Mittelamerika gab es zu Zeiten von Christoph Kolumbus bereits zwischen 200 und 300 verschiedene Maissorten. Indianervölker in Mittel- und Südamerika, wie die Mayas und Inkas, hatten sie seit etwa 7000 vor Christus kultiviert und damit die Basis für Bevölkerungswachstum und Reichtum gelegt. Schon Kolumbus hat den ersten Mais Ende des 15. Jahrhunderts mit nach Spanien gebracht, war dann erstmal eine Kuriosität, weil man nicht so recht wusste, was man damit anfangen sollte. Witzigerweise waren die Türken das erste Volk, das Mais richtig landwirtschaftlich nutzte als Nahrungspflanze, ja. Und vom damaligen Osmanischen Reich kam das dann wieder zurück nach Mitteleuropa. Manchmal gehen diese Kulturpflanzen auch sehr verschlungene Wege. Mit seinem wilden Vorfahren Teosinte hat der Mais so wenig gemein, dass die Verwandtschaft beider Pflanzen lange Zeit umstritten war. Während die Maispflanze aus einem einzigen dicken Halm besteht, der bis zu 6 Meter hoch werden kann und dicke Kolben mit rund 500 Körnern trägt? Wächst Hyazinthe buschig mit vielen dünnen Halmen und zierlichen Ähren, die nur 5 bis 12 Körner haben? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA die Hybridzüchtung entwickelt wurde, gehört Mais zu den ertragreichsten Ackerfrüchten. Weltweit werden jährlich fast 1 Milliarde Tonnen Körnermais geerntet und als Nahrung, Tierfutter, Industrierohstoff oder Energielieferant genutzt. Dass das Gewächs überhaupt bei uns gedeiht, ist ein Resultat der Züchtung. Wir haben ja in Mitteleuropa ein relativ enges Fenster für eine subtropische Pflanze, nicht? Die Aussaat ist Ende April, die Ernte ist im Oktober, spätestens November, wenn es wieder kalt wird. Und da musste der Mais eben auf Frühreife getrimmt werden, dass er der Lage ist, in dieser kurzen Zeit auch Früchte zu machen. Und das Zweite war, dass man ihn auf kühle Toleranz selektiert hat, sodass er schon im April eben ausgesät werden kann, wenn wir ja auch oft nur 10 Grad Nachttemperaturen haben. Und das ist eine Leistung, die eigentlich erst in den 1960er Jahren begonnen wurde beim Mais. Ohne den Menschen hätten sich die Nahrungspflanzen niemals so weit ausgebreitet. Mittlerweile wird in besonders günstigen Lagen in Baden und im bayerischen Donautal sogar Soja erfolgreich angebaut. Garantiert gentechnikfrei für den Biomarkt. Dass eines Tages auch Bananen, Ananas oder Reis in unseren Breitengraden wachsen werden, hält Thomas Midana trotz Züchtungserfolgen und Klimaerwärmung allerdings für unwahrscheinlich. Ananas und Palmen sehe ich jetzt in absehbarer Zeit nicht. Obwohl in der Pfalz wachsen die Feigen schon lange im Freien und werden sogar reif. Aber ja, es gibt natürlich Grenzen. Aber wir haben heute schon kommerziellen Weinbau in Südschweden, was früher gar nicht möglich war. Und es gibt auch schon nicht ganz ernst gemeinte Prognosen, dass Mecklenburg-Vorpommern die Rettung des Rieslings sein wird, weil eben der Weißwein unter zunehmender Hitze mehr leidet. Und dann auch nicht mehr die Qualitäten produziert, die wir gewohnt sind.